Radio Kontraband. Also, hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland. Es ist Samstag, der 16. Juli 2016. Willkommen im Niemandsland. Zurück, genießt das Stück, das der DJ zückt auf die Plattenteller drückt. Denn reden vom Glück, denn das Stück, das läuft, ist kaputt. Kontrabanda FM auf 91.4 sendet. Von 10 bis 12 Niemandsland, direkt aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter Streaming www.kontrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, 2 Stunden Unterhaltung, Informationen, Hintergründe und jede Menge Musik. Kontrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Unsere Telefonnummer lautet 93317-7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt sie wie immer Detlef Jeskerts. Und ich hab was dabei, falls du wirklich was brauchst, ob du rauchst oder nicht, ist mir ganz egal, das ist gutes Zeug, beste Wahl, normal, denn wir haben ja da den Jan Heerchinger, den Pia, Cappuccino und der Flosso. Here we go, nimm mir Schritt für Schritt, so wie Dirk am Drum, mache Hit für Hit, hab den besten Shit, bring das Westen mit und sogar deine Mama kommt, wenn ich zum Testen bitte. Come again, Mister, come again, Sister, come again, Brother, come again, Mother. Hast du einmal probiert, kommst du nicht davon weg, denn das Zeug ist korrekt, wie er sicherlich checkt, neckt. Hier, jeder sich die Finger danach, hab ich gelogen, als ich mit dem Dicken über versprach, nee, hab ich nicht, wir sind wieder zurück mit Tete, mit dem Song, das sie packt, Stück für Stück, es bringt ganz schnell hoch und dann wachsam zurück, ich mach dich gut drauf, hast grad gut gegessen, auch vor mir, da steht der Tod, Intertür. Den hast die ganze Zeit glaub vergessen. Vor lauter wichtig und vor lauter Pläsier. Hey, musst du kommen? Ein paar Jahre später? Ich glaub, ich bin noch nicht so weit. Du gibst immer Schnapsel und glaubst, dann geht er. Doch da gibt's keinen Handel, Baby. Einmal, einmal ist so weit. Und dann kriegt die, dann kriegt die, dann kriegt die der Blues mit seinen zwei Fingern. Der lasst ihn nicht los, der gibt ihn nicht ab. Er muss sich schon machen, außer beten und singen, ja, dann schwebst nicht den Blues. An him and now. Bis jetzt bloß gelacht. Vor lauter Leben und vor lauter Verdauen hast du über dich selber nie nachgedacht. Hey, Bundel Kronen, sei gnädig zu mir. Gib mir noch ein paar Jahre zum Probieren und Studieren. Ich weiß mir noch nicht den Weg zu dir. Ich darf mich gern vorher mit mir sein arrangieren, weil dann kriegt mich der Blues mit seinen zwei Fingern. Der lässt ihn nicht los, der gibt ihn nicht ab. Ja, was ist schon machen? Außer beten und singen, ja, dann schwimmt's mit dem Blues an Himmel nach. Dann schwimmt's mit dem Blues an Himmel nach. Dann schwimmt's mit dem Blues an Himmel nach. Am Akkordeon Maria Reiter. Niki Walde am Fagott. Gerd Baumann, Gitarre, Arrangements. Lenz Retzer, Bass und Cello. Leopold Melch, Tuba, Posaune. Wolfgang Roth, Saxophon, Klarinette. An der Perkussion Jogo Pausch und Stefan Wildfeuer am Schlagzeug. Niemandsland 91.4 FM. Terrororganisation IS bekennt sich zu Anschlag in Nizza. Wir prüfen die Echtheit der Mitteilung. Fünf Menschen aus dem näheren Umfeld des Attentäters wurden in Gewahrsam genommen. Tunesia war am Donnerstagabend mit einem LKW in eine Menge gefahren und hatte mindestens 84 Menschen getötet und weitere 200 verletzt. L'image est filmée d'un balcon qui donne sur la promenade des Anglais à Nice. Le camion fou est en train de foncer sur la foule. Les coups de feu que l'on entend à cet instant sont ceux de policiers français qui tentent d'abattre le chauffeur du véhicule. Toutes celles et ceux qui sont actuellement dans cette ville française de la Côte d'Azur parlent d'un terrible chaos sur la promenade des Anglais. Des bilans sont froids dans le dos, la préfecture du département des Alpes-Maritimes parle d'au moins 70 morts et une centaine de blessés. Unter anderem auch ein Kind, leider. Wieder trauert die Welt, wieder ein Massaker. Es ist alles durch. Diesmal in Nizza. Vor vielen Jahrmillionen, das Leben entstand durch eine chemische Reaktion. Wie entstand das Leben? Durch eine chemische Reaktion, singt unser Freund von der Jazzkantine. Aber das Leben endet auch mit einer chemischen Reaktion im Gehirn von Wahnsinnigen. Wir kommen aus dem Trauern gar nicht mehr raus. Massaker folgt auf Massaker. Es geht von Schrecken zu Schrecken. Entsetzen häuft sich auf Entsetzen. Amoklauf folgt auf Amoklauf. Die Methoden der Massentötungen variieren zu immer neuen grauenhaften Szenarien. Dieses Mal ist es ein sehr perverses Mordinstrument, ein zum Mordinstrument umgebauter Lastwagen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren. Es war schrecklich. Der Massenmörder, ein Einwanderer der zweiten oder dritten Generation, Franco-Tunesier, tunesischer Herkunft, wir wissen es nicht genau, die Meldungen sind immer noch sehr bruchstückhaft. Es werden auch Informationen natürlich von Geheimdiensten und Polizei zurückgehalten. Ein Terrorscherge, vielleicht eines imaginären Gottesreiches, Migrationshintergrund. Ein Terrorscherge, der seine persönliche Blutkirmes gefeiert hat. Motiv? Hass, vielleicht Hass. Hass auf alle Westler, Hass auf Kinder, Frauen, Männer. Hass auf die, wie sie selber immer wieder sagen, Kreuzzügler. Ein kleinkrimineller Schlägertyp. Er soll Familie haben. Islamischer Staat als Auftraggeber noch nicht nachgewiesen. Tötet die Kreuzzügler, ruft es aus dem mittelalterlichen Blutsumpf. Geht hin, tötet so viele, wie ihr könnt. Kann man im Internet nachlesen. Nehmt Hämmer, nehmt Maschinenpistolen, nehmt Messer, nehmt Sprengstoff, nehmt Äxte, nehmt Schnellfeuergewehre, Handgranaten, predigen die frommen Terrorpaten von ihren Palasttürmen aus der Finsternis ihrer Seelen in die Finsternis der Gehirne. Weißt du, es ist alles wie Chemie. Die Brigaden der Blinden trinken gierig die schwarze Milch der Todesboten. Der heilige Knochen gesegnet sein Mehl. Lobet und preiset die Weisheit des Schwertes, sagen sie. Seltsamer Insektengott, gepriesen sei dein Gift, sagen sie, gelobt deine dummen Teufel, die du losschickst. Wir kommen aus dem Trauern nicht mehr raus. Unsere Liebe gilt den Ermordeten von Nizza, diesmal von Nizza. So wie O2 zum Atmen und H2O zum Trinken, wie Baldrian zum Schlafen, um in deinen Armen sanft zu versinken. Ich brauche dich zum Wachsen, wie das Vitamin. Ich brauche dich zum Klarkommen wie ein Aspirin und THC zum Fliegen. Dein Körper und meiner ist wie eine Symbiose. Ich liebe dich, bin wie in Hypnose, denn du bist süßer als Glukose. Weißt du, es ist alles wie Chemie. Weißt du, es ist alles wie Chemie. Mansland, terra de ningú, una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Mansland. Jetzt also Nizza. Dass es nicht so eindeutig ist, was an der französischen Mittelmeerküste passiert ist, lässt sich an der Wortwahl von Frankreichs Präsident François Hollande ablesen. Er spricht von einer Tat mit terroristischem Charakter. Noch sind die Motive des mutmaßlichen Attentäters unklar. Es würde ins Bild passen, dass er von der Terrormiliz IS zumindest inspiriert war. Die Tat scheint sich einzureihen in die Terroranschläge, die auch in Europa beinahe schon zur Normalität geworden sind. Traurige Normalität. Januar 2015, Charlie Hebdo, ein Angriff auf ein Satiremagazin und einen jüdischen Supermarkt, auf die Meinungsfreiheit. November 2015, Paris, Brüssel, die Hauptstadt Europas, Anschläge auf den Flughafen und die Metro, 35 Tote. Angriff auf die Lebensfreude, März 2016, Brüssel, die Hauptstadt Europas, Anschläge auf den Flughafen und die Metro, 35 Tote, Angriff auf den Alltag. In Istanbul gibt es bereits 5 Anschläge allein in diesem Jahr, zuletzt auf den Flughafen Atatürk, ein internationales Drehkreuz, 45 Tote, Angriff auf die Globalisierung. Auch außerhalb Europas haben sich die Islamisten sogenannte weiche Ziele ausgesucht und in den vergangenen Wochen Orte angegriffen, die für eine Lebensweise stehen, die sie verachten. Der Nachtclub in Orlando, in dem vor allem die LGBT-Community feierte, 50 Tote. Das spanische Restaurant in Dhaka, in dem sich vor allem Ausländer tummelten, 28 Tote. Und dann noch all die Anschläge in den Ländern, die es hierzulande meist gar nicht mehr groß in die Nachrichten schaffen. Irak, Somalia, Afghanistan. In Paris, Brüssel und all den anderen Städten waren die tödlichen Waffen Sturmgewehre und Bomben. Jetzt ein vermeintlich harmloser weißer LKW. Neben den weichen Zielen, auf die die Terroristen schon vor Jahren umgeschwenkt sind, kam in Frankreich nun auch eine weiche Waffe zum Einsatz. Ein Fahrzeug, das in eine Menschenmenge rast, um möglichst viele zu töten. Diese Methode ist aus Irak bekannt, aber auch aus Israel. Dort sind es aber vor allem kleinere Autos. Nach einem Anschlag mit Sturmgewehren kann man versuchen, den Zugang zu Waffen zu erschweren. Nach einem Bombenanschlag in der Metro oder im Flughafen kann man Sicherheitskontrollen verschärfen. Aber wie will man einen eigentlich harmlosen Laster aufhalten? Terroristen kommen ihrem Ziel wohl noch näher, Angst und Verunsicherung zu verbreiten. Und die nächste Frage, die sich stellt, ist, warum gerade Frankreich? In Europa hat in jüngster Zeit kein Land so stark unter dem Terror zu leiden wie Frankreich. Mindestens 229 Menschen sind dort in den vergangenen 2 Jahren bei islamistischen Anschlägen ums Leben gekommen. Das sind 2 Drittel aller Terrortoten des Kontinents. Selbst wenn man die Anschläge in der Türkei komplett einbezieht. Warum gerade Frankreich? Frankreich ist heute der Erzfeind der Islamisten, besonders des IS. Frankreich ist nicht federführend im Kampf gegen die Dschihadisten in Syrien und Irak, aber doch sehr aktiv. Nicht ganz zufällig hatte Präsident Hollande in seinem Fernsehinterview zum Nationalfeiertag eine Verstärkung der französischen Intervention angekündigt und die Entsendung französischer Militärberater zur Unterstützung der Offensive gegen den IS in der irakischen Region Mosul bestätigt. Das Attentat von Nizza könnte in dieser Perspektive wie eine unmittelbare Strafaktion betrachtet werden. Für Hollande steht aber dieses militärische Engagement nicht zur Diskussion. Und auch nach innen hat er gleich reagiert. Der Ausnahmezustand, der nach der EM eigentlich gelockert werden sollte, soll um 3 Monate verlängert werden. Dass das Parlament dem noch zustimmen muss, ist Formsache. Frankreichs Beteiligung an der internationalen Koalition im Kampf gegen IS und Al-Qaida ist bei weitem nicht der einzige Grund, der die Motive der Terroristen und auch die besonders hohe Zahl an Dschihadisten aus Frankreich erklären könnte. Im Unterschied zu den meisten anderen europäischen Ländern fühlt sich Frankreich von seiner Geschichte her verpflichtet, seine universellen Grundwerte überall auf der Welt zu verteidigen. Wenn man das mal so nennen soll. Man erinnert sich, wie Frankreich dabei ganze Teile von Afrika auch nach der Unabhängigkeit seiner ehemaligen Kolonien wie seinen Hinterhof betrachtete. Das hat in diesen Ländern mitunter ein feindseliges Bild geschaffen, für das die Staatsführungen in Paris eine große Mitverantwortung tragen. Neokolonialismus nannte man das früher. Ebenso erregte Frankreich in der islamischen Welt Missfallen mit der strikten Durchsetzung des Prinzips von Trennung von Religion und Staat. Darauf berief man sich, als das islamische Kopftuch in Schulen und die Totalverschleierung in der Öffentlichkeit generell per Gesetz verboten wurde. Eine heftige Polemik existiert in Frankreich aber auch zur Frage, inwiefern eine Gesellschaft, die ganze Teile einer aus der nordafrikanischen Immigration stammende Jugend in Vorortsiedlungen der Banlieue ausschließt, sich selbst solche innere Feinde geschaffen habe. Vor allem Premierminister Manuel Valls hat mehrfach geltend gemacht, die Banlieue-Politik dürfe nicht irgendwie als soziale Entschuldigung einer Radikalisierung einer Minderheit dieser Jugendlichen missbraucht werden. Nun ja, das Phänomen Terrorismus ist zudem nicht neu. Seit mehr als 30 Jahren ist Frankreich mit Terroranschlägen konfrontiert. In den 1980er und 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts standen diese Anschläge und Geiselnahmen fast immer im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten. Doch damals ging es um klare Forderungen, die Rückerstattung eines irakischen Kredits aus der Zeit des Schahs, Frankreichs Rolle im Libanon oder in Algerien. Heute scheint die Feindschaft mehr auf rein ideologischen Argumenten zu beruhen. Und anders als in dieser ersten Periode von Bombenanschlägen und Geiselaffären kommt der Feind nicht von außen, sondern ist in der Mehrheit der Fälle in Frankreich aufgewachsen. Die islamistischen Terroristen sind Franzosen. Ihr Hass ist mitten in Europa gewachsen. So war es offenbar auch beim jetzigen mutmaßlichen Attentäter. Er wohnte in Nizza und war nicht als Islamist bekannt. Deutschland ist bislang von größeren Anschlägen verschont geblieben. Zwei 16-Jährige, die im April einen Anschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen begangen haben sollen, stellten sich als IS-Sympathisanten heraus. Auch eine 15-Jährige, die im Februar im Hauptbahnhof Hannover ein Küchenmesser in den Hals eines Bundespolizisten rammte, war eine IS-Anhängerin. Schon lange heißt es aus Sicherheitsbehörden, dass ein großer Anschlag nur eine Frage der Zeit sei. Ein großer Anschlag in Deutschland. In Frankreich ist aus den genannten Gründen die islamistische Bedrohung weit größer. Dort rechnen die Behörden fest mit weiteren Anschlägen. Und sie haben auch eine Ahnung davon, wer sie begehen könnte. Laut den Nachrichtendiensten stehen in der Datenbank der wegen Radikalisierung zu überwachenden Personen rund 13.000 Namen. Die Zahl der französischen Staatsangehörigen, die aus dem Dschihad nach Frankreich zurückkehren konnten, um dort ihren Krieg mit terroristischen Mitteln fortzusetzen, wird auf fast 2.000 geschätzt. Deshalb wäre es unabdingbar, dass die diversen Dienststellen, die heute noch oft eher in Konkurrenz zueinander stehen, gut zusammenarbeiten. Eine Parlamentskommission, die Lehren aus den Einsätzen bei früheren Attentaten ziehen sollte, empfahl vor allem eine Maßnahme. Eine einzige nationale Agentur zur Bekämpfung des Terrorismus soll eingeführt werden, um eine bessere Koordination zu gewährleisten. Dazu ist es bislang nicht gekommen. Am Tag nach dem Anschlag bedauerte der Kommissionssprecher, der Abgeordnete Georges Fenech, dass die Ratschläge auf die lange Bank geschoben wurden. Er befürchte, dass auch in naher Zukunft weitere Terrorpläne nicht rechtzeitig verhindert werden können. Wir kommen mit dem Trauern nicht mehr nach. Niemandsland. Samstag, 16. Juli 2016. Die Welt, ein Irrenhaus, Amokläufer unterwegs. Radio Sommer in Niemandsland. DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist. Die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, er ist da. Hallo, Werner, guten Morgen. Wie geht's? Guten Morgen. Ja, er ist angekommen. Allerspätestens heute. Die Temperaturen steigen schon seit gestern wieder an, heute noch mehr, morgen noch mehr und die ganze nächste Woche wird brutale Hitze erwartet. Kein Tröpfchen Regen, so sieht's aus. Es soll wieder über die 30 Grad gehen. Wir hatten ja gestern, Gott sei Dank, einen etwas angenehmeren Tag. Besonders für die arbeitende Bevölkerung war das sehr schön. Ich konnte gut schlafen, die Nacht hat es ein bisschen aufgefrischt, mit offenem Balkon war es herrlich. Während die Nächte davor waren schwül, stickig und eben heiße Sommernächte im mediterranen Barcelona, wie man das gewöhnt ist. Heute Temperaturen, jetzt gefühlt so 27 Grad. Oder ein bisschen mehr. Subjektiv 28 für dich, für mich 27. Die Woche hat es in sich. Gestern Abend schalte ich das Radio ein und höre Militärputsch in der Türkei. Heute Morgen schaltet das Radio ein, Militärputsch niedergeschlagen. John Kerry war bei Putin. Ich hatte mich gefragt, gibt es da eine Verbindung? Wollen die den Erdogan weghaben? Haben die die Militärs ermuntert, den Erdogan und sein halb-islamistisches Regime wegzuputschen? War das so? War es nicht so? Wir müssen abwarten. Wir trauen uns, vorsichtige Fragen zu formulieren. Wir haben aber noch keine Antworten. Ja, so ist es eben mit dem Radio, ne? Am Abend noch Militärputsch, am Morgen wieder Radio, Militärputsch niedergeschlagen. Aber es gibt ja noch eine Alternative dazu. Radio aus. Ein und aus und auslassen und nicht wieder einschalten. Außer Radio Contrabanda natürlich, ne? Aber die anderen würde ich mir schon gar nicht mehr anhören, ne? Gut, zu der Geschichte vom Militärputsch, das ist eine Sache, aber noch zu der Sache davor, ne? Du hast die Frage da gestellt, immer mehr Terroranschläge in Europa, in diesem Fall besonders in Frankreich, warum? Jetzt kann man natürlich eine schnelle Erklärung finden, ja, da gibt's ja eine Erklärung vom IS, Islamischer Staat, oder wie muss man jetzt politisch korrekt sagen? Daesh. Daesh, danke. Okay, und die haben ja erklärt, wir hassen Frankreich mehr als die USA. Damit ist dann alles erklärt. Ist natürlich Quatsch, weil ist wirklich so, die Situation, jedes Land ist davon betroffen. Das muss ja noch nicht mal Europa sein, wie man dauernd in Irak und in Syrien sieht, ne? Aber die Frage ist natürlich die, wie soll man das bekämpfen, ne? Das erste, was einem natürlich einfällt, bombardieren, die Schweine radikal eliminieren und so, ja. Ja oder nein, ne? Vom der ersten spontanen Bauchregung raus, müsste man sagen, bombardieren. Korrekte, einzige Lösung. Ja? Und die andere Seite ist natürlich, dass da eben dann wahrscheinlich einige von diesen Terroristen dabei sterben, aber 90 von 100 sind eben Zivilisten. Ja? Und was das dann wieder mit sich bringt, das haben wir ja jetzt bei dieser neuen Flüchtlingswelle im letzten Jahr gesehen. Die andere Sache ist, mehr überwachen, mehr kontrollieren, verstärkte Polizeikontrollen, aufrüsten, Militär einsetzen und so, ja. Gut, dagegen kann es ja auch nicht sein. Das muss sicher ein Teil sein, dieses Kampfes gegen diesen islamistischen Terror. Aber auf der anderen Seite, jeder Staat benutzt dann diese neuen Möglichkeiten, die er dann hat, eben die anderen auch zu kontrollieren und zu überwachen. Also die Frage, die Lenin sich damals schon gestellt hat, ne, was tun, ist natürlich sehr schwer einfach und schnell zu beantworten. Ne? Immer schön abwägen. Ne? Aber es gibt eine Sache, die wir auf, das wissen wir sicher, die wir auf keinen Fall machen dürfen. Ne? Nur als kleines Beispiel dazu aus den USA. Da gibt's jetzt in Berkeley diese Institution, die die amerikanischen islamischen Beziehungen studiert. Die hat jetzt festgestellt, dass 74 Organisationen sich damit beschäftigen, den Hass gegen den Islam zu schüren. Ne? Also die sagen dann ganz offen, ne? Unsere Aufgabe ist es, Vorurteile und Hass gegen Islam und Muslime zu fördern. Und diese Organisationen, die heißen dann Abstraction Fund, Clarion Project, David Horowitz Freedom Center, Center for Security Policy und so weiter. Und ein Millionengeschäft ist es, es sind schon über 200 Millionen Dollar reingesteckt worden, ne? Und die verlautbaren dann zum Beispiel nach diesem letzten Terroranschlag in Orlando, ne, auf diese Diskothek mit 50 Toten, sowas kann nur passieren, weil Muslime in unserem Land so viele Privilegien haben. Die haben dann gute Beziehungen zu den Beratern von Trump, Donald Trump. Inzwischen gibt es 10 Staaten in den USA, die haben explizit anti-islamische Gesetze verabschiedet, wo ganz klar also die islamische Bevölkerung diskriminiert wird gegenüber anderen Religionen. Ne? Und trotz aller Verfassungsgebote, die da existieren. Ne? Neue Rekorde auf Moscheen, auch in den USA, nicht nur in Deutschland, 78 Anschläge auf Moscheen. Also das ist, was wir auf keinen Fall machen dürfen. Auf diesen Diskurs reinzufallen, Islam gleich Islamisten. Alle Muslime sind Terroristen. Dieser Diskurs von der extremen Rechten, der aber langsam auch in unsere sogenannten demokratischen Parteien einsickert. Und wenn sich dieser Diskurs durchsetzt, dann haben sie gewonnen. Dann hat der Terrorismus gewonnen. Ja, du sagtest gerade, Hass auf den Islam schüren. Hass auf den Islam, den schüren die schon selber genug mit ihren drolligen, skurrilen und teilweise grotesken, auch immer wieder frauenfeindlichen und auch menschenfeindlichen Ritualen und Aktionen. Da braucht man nicht viel zu schüren. Eine Ablehnung, die ist da, und eine Religionskritik, die vernünftig, klar und gesund und auf einem menschlichen Boden wächst, die sollte man niemals mit einer rechten Donald-Trump-Kritik verwechseln. Das sind zwei ganz verschiedene Hüte, und da gibt es sehr viel Verwirrung im Moment, wenn jemand zum Beispiel Religionskritik übt gegen die patriarchalischen Religionen, dann wird er schnell in eine Ecke gestellt mit AfD und diesen Sachen. Und das ist natürlich auch ein Problem, das zur Verwirrung beiträgt. Mittlerweile ist es gefühlte 10:45 am Vormittag. Ein wunderschöner, leicht ins Heiße hineinspielender Sommervormittag im Zentrum von Barcelona. Barcelona, wie ganz Spanien, hat ja im Moment einen Tourismusboom, den man so noch nicht gesehen hat. In hellen Haufen fallen sie in die Innenstadt und in die Außenbezirke ein. Riesenflugzeuge spucken sie aus in Massen und dann werden sie durchgeschleust ein paar Tage durch die engen Gassen und durch die Parks und durch die Strände und durch die Fressbuden hier im Zentrum der Stadt, und dann werden sie wieder weggeflogen. Und das wird den ganzen Sommer so weitergehen, meine Damen und Herren. Man weiß nicht, ob man dieser Plage Herr werden kann. Ich glaube nicht. Es ist zu spät. Irgendwann müssen wir alle hier wegziehen. Es ist nicht zum Aushalten, die ganze Nacht Geschrei, Geklirre von Flaschen, Geklapper von Büchsen auf den Straßen. Da, wo ich wohne, hört man nachts das Schreien der Betrunkenen, das Gröhlen. Es ist einfach ein bisschen abstoßend, und das ist schade, denn Barcelona ist eine schöne Stadt, die eine schöne Geschichte hat und die irgendwann verkommt zu einem Las Vegas mit Tutti Frutti und Terre Terre. Ja, das ist ganz klar die Tendenz und es wird immer noch schlimmer werden. Du brauchst dir keine Hoffnungen zu machen. Ne? Die Leute, unsere lieben Landsleute, die Touristen, die fahren jetzt nicht mehr nach Frankreich wegen den Terroranschlägen. In die Türkei fahren sie jetzt auch nicht mehr, weil es da jeden Moment einen Militärputsch geben kann. Die kommen dann alle hierher, besonders nach Barcelona. Bleiben wir beim Thema Türkei. Erdogan ist ja jetzt doch nicht weggeputscht worden. Er hat es geschafft. Er ist dem Putschversuch ausgewichen. Erstmal hat er sich in sein Flugzeug geflüchtet und dann ist er erstmal abgehauen. Das ist natürlich gang und gäbe. Wenn irgendwo Gefahr ist, dann wird der Präsident eines Landes in ein Flugzeug gesetzt und weit weggeflogen und landet erst wieder, wenn die Gefahr beseitigt ist. Das hat man noch mit Erdogan gemacht. Der ist wahrscheinlich über die Nordtürkei geflogen oder über befreundete Länder. Es gab auch schon Fühler. Man sagte, er hat schon Asyl beantragt in Russland und hat auch in Deutschland angeklopft, ob Frau Merkel ihm vielleicht Asyl gewähren würde, im Falle, dass die Putschisten gewinnen. Es gab also jede Menge Gerüchte. Aber womit Erdogan sich ebenfalls auseinandersetzen muss, ist er ein Klagepolitiker, ist er ein Prozesshansel. Er klagt ja gegen Gott und die Welt. Sobald ihn jemand schief anguckt, ist das Beleidigung seiner hochheiligen Person und dann wird gegen diese Leute geklagt. Tausende von Klagen hat er schon am Laufen gegen andere Leute, Journalisten besonders, Satiriker, aber auch ganz einfache Menschen. Nun wird auch gegen ihn geklagt. Es gibt eine Aktion, die heißt Klagt Erdogan an. Politiker, Intellektuelle und Künstler unterstützen die Strafanzeige gegen den türkischen Präsidenten Erdogan und andere Regierungsfunktionäre wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Seit August 2015 belagern und bombardieren Ankaras Sicherheitskräfte kurdische Städte im Südosten der Türkei. Der von der AKP-Regierung geführte Feldzug gegen die kurdische Befreiungsbewegung forderte hunderte zivile Opfer. Hunderttausende Menschen befinden sich auf der Flucht. Tausende Wohnhäuser wurden in Schutt und Asche gelegt. Im Westen, vor allem in Deutschland, verloren die Vertreter der Regierungsparteien zu den Gräueltaten ihres Bündnispartners Recep Tayyip Erdogan kein Wort. Um dieses Schweigen zu brechen, forderten Anwälte, Künstler und Intellektuelle Ende Juni mit einer umfassenden Anklageschrift zu Massakern in der kurdischen Stadt Cizre die Bundesanwaltschaft auf, ein Verfahren gegen den türkischen Staatspräsidenten und weitere Funktionäre des türkischen Staatsapparats zu eröffnen. Prominente Unterstützer erklärten im Gespräch mit der Tageszeitung Junge Welt, Unterstützer der Strafanzeige, warum Erdogans Verbrechen in Deutschland juristisch verfolgt werden sollten. Da gibt es ein paar ganz klare Aussagen. Ich zitiere nur eine. Übrigens, Konstantin Wecker, den wir gerade gehört haben, gehört auch zu den Unterschreibern dieser Anklageschrift. Gisela Pentecker, die ist Ärztin, internationale Ärztin für die Verhütung des Atomkrieges, Ärztin sozialer Verantwortung, das ist die Organisation, für die sie arbeitet, sagt dazu Folgendes. Ich bin im März selbst in Cizre gewesen und habe gesehen, was dort angerichtet wurde. Wir sind im Südosten der Türkei auf völlig geschockte Menschen getroffen. Traumatisierte Menschen, die sich vorher, obwohl sie ja auch schon in den 1990er Jahren schreckliche Dinge erlebt hatten, nicht vorstellen konnten, mit welcher Brutalität das Militär und die Polizei hier vorgehen. Ich finde, dass in den kurdischen Gebieten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit passiert und es kümmert sich niemand darum. Es wird abgetan als eine innere Angelegenheit der Türkei. Ich denke, das muss gerichtlich untersucht und verurteilt werden. Aber wir können nicht einfach zusehen und so tun, als ob das alles völlig normal wäre. Ja, also ich würde da auch unterschreiben. Ne? Warum nicht? Man gerichtlich vorgehen, ihn anklagen und so, der von bestimmten Leuten als Ziegenficker bezeichnet wird, aber das wäre ja noch sein kleinstes Laster dann. Ne? Also nach all dem, was der sich so geleistet hat jetzt in den letzten Jahren, finde ich schon korrekt, gegen den vorzugehen, wie auch immer jetzt da zu hoffen, dass da ein Urteilsspruch rauskommt und er verurteilt wird, das ist ja lächerlich. Das kann man nicht erwarten. Aber einfach so, um auch ein Gericht als Tribüne zu benutzen, als Propagandatribüne, wie andere das machen im Parlament, ne, obwohl sie sich nichts davon erhoffen, dass da wirklich es möglich wäre, was Vernünftiges zu beschließen, doch das Parlament als Tribüne zu benutzen. Also ich würde unterschreiben, wenn Sie mich einladen dazu. Du kannst unterschreiben, du gehst ins Internet und gehst da zu Klagen gegen Erdogan. Es ist Sommer im Niemandsland. Die US-Organisation Human Rights Watch, HRW oder HRW, wirft der türkischen Regierung in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht vor, eine unabhängige Untersuchung der verübten Kriegsverbrechen im Südosten der Türkei zu verhindern. In den vergangenen Monaten seien von staatlichen Stellen massenhaft Menschenrechtsverletzungen begangen worden. Dazu gehörten die extralegale Tötung von Zivilisten, die Vertreibung der Bevölkerung und die umfassende unrechtmäßige Zerstörung von privatem Eigentum. HRW fordert die türkische Regierung in dem Bericht auf, einer unabhängigen Kommission unter Leitung des Hohen Kommissars für Menschenrechte den Zugang zu dem Kriegsgebiet für Nachforschungen zu gewähren. Laut HRW sei seit dem Ende des Waffenstillstandes im Juli 2015 über 22 Städte und Nachbarschaften der Ausnahmezustand verhängt worden. Die Bewohner durften nur noch mit einer offiziellen Erlaubnis auf die Straße gehen. Davon betroffen waren auch Nichtregierungsorganisationen, Journalisten und Rechtsanwälte. Damit erhielten die Einsatzkräfte einen Freibrief für das Begehen von Kriegsverbrechen. Selbst nach dem Ende der Ausgangssperren und der Antiterroroperation, wie die türkische Regierung das nannte, wurden Menschenrechtsgruppen wie HRW, Amnesty International und Ärzte für Menschenrechte daran gehindert, die verübten Verbrechen zu dokumentieren. Die Blockade der türkischen Regierung, die betroffenen Gebiete im Südosten zu besuchen, schürt den Verdacht, dass die Geschehnisse verschleiert werden sollen, erklärte Emma Sinclair Webb von HRW. Der Großteil der Toten, der Zerstörung und Vertreibung sei in den neun kurdischen Städten, darunter Cizre, zu verzeichnen. Mehr als 355.000 Menschen wurden vertrieben. Meist suchten sie Schutz innerhalb der eigenen Stadt, in benachbarten Orten oder anderen Regionen in der Türkei. Ja, zuerst war ich natürlich schon ein bisschen geschockt, wo ich das gestern Abend mitgekriegt habe, da Militärputsch in der Türkei, ne? Da war noch nicht sehr viel bekannt gestern Abend, um 10 Uhr, 11 Uhr, Schüsse, Hubschrauber, Kampfbomber, die auch schießen auf die Zentrale vom Geheimdienst und offenbar auch eine Bombe aufs Parlament und alles so. Aber alles war sehr wirr. Und heute Morgen waren dann übereinstimmend eben diese Aussagen, dass eben dieser Militärputsch gescheitert ist. Ich würde sagen, hoffen wir's. Ein Militärputsch ist ja nie was Schönes, ne? Und dann habe ich mir aber doch überlegt, war ich besorgt, ne? Habe zuerst natürlich an Ada Turan gedacht, ne? Wenn der jetzt zum Militärdienst eingezogen wird, aber dann ist mir eingefallen, der spielt ja in der nächsten Saison gar nicht mehr bei Barca. Gut, aber Scherz beiseite, also die Militärputsche zu machen, das ist ja in der Türkei doch ziemlich populär, ne? Und das wäre ja nicht der erste. Da gab es schon praktisch in der zweiten Jahrhunderthälfte alle 10 Jahre mal einen Militärputsch in der Türkei. Ne? 1960, 70, 71, wo es kein eigentlicher Putsch war, sondern wo dann Demirel gezwungen wurde, zurückzutreten als Ministerpräsident, dann 1980 wieder und so. Ja, und ist auch wieder sehr zwiespältig. Ne? Die schaffen es oder schaffen es nicht. Also im Prinzip ist es natürlich immer schlecht, sich über einen Militärputsch zu freuen. Auf der anderen Seite, wer bleibt jetzt noch länger an der Macht, ist dieser unsägliche Erdogan. Ne? Und deshalb ist das halt bedenklich, beides ist bedenklich, sowohl, dass diese Islamisierung weitergeht unter Erdogan, wie auch Militärputsch. Und die Türkei war ja nach Ende vom Ersten Weltkrieg doch, sagen wir mal, ein bisschen fortschrittlicher als andere Länder da aus dem Mittleren Osten, eben wie wegen diesem Mustafa Kemal Pascha, der dann später Atatürk genannt wurde, der Vater aller Türken, und der dann von 1923 bis 1938 dort der Präsident war. Der hat dann also Griechenland rausgeworfen aus Kleinasien und die Alliierten, ne? Und hat dann gleich am Anfang seiner Regierungszeit Unabhängigkeit ausgerufen, Republik, Verfassung, also alles eigentlich sehr sympathische Termini, hat eingeführt die Trennung zwischen Kirche und Staat, sehr wichtig, ja. Und auch Gleichstellung zwischen Mann und Frau in der Verfassung verankern. Also man weiß ja, Papier ist geduldig, wie es da aussieht. Und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann verschiedene politische Parteien zugelassen. Integration in die NATO, glaube ich, auch schon Anfang der 50er Jahre. Ausgenommen dieses letzte gab es also durchaus sehr positive Aspekte unter Atatürk. Ne? Und das ist diese Haltung haben eigentlich die Militärs in der Türkei sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen. Ne? Das ist ihre Ideologie. Das ist ja nichts Schlechtes. Ne? Aber eben als Militärdiktatur das zu machen, das kann nicht zu was Positivem führen. Und auf der anderen Seite, alle diese von Atatürk geschaffenen Vorteile, sagen wir, beginnt dann dieser Erdogan jetzt nach und nach auch abzuschaffen. Da haben wir eben wieder die Dialektik der Geschichte. Und als letztes Beispiel, Günaydın. Wir haben ja auch ein abschreckendes Beispiel vor Augen, die Beseitigung der Diktatur des Hosni Mubarak in Ägypten und danach eben die Alternative, das brutale Militärregime von Sisi, dem vom Westen geförderten Militärdiktator, unter dessen Herrschaft Folter, Willkür, Verschleppungen, Verschwindenlassen von Menschen besorgniserregend zugenommen hat. Man braucht nur die letzten Berichte von Amnesty zu lesen und weiß Bescheid, wohin solche Militärdiktaturen führen. Militärdiktaturen nie, nimmer, unter keinen Umständen. Ich möchte einen ganz einfachen Satz von Bertolt Brecht vor den Nachrichten zitieren. Bertolt Brecht hat gesagt: Wenn wir Menschlichkeit wollen, müssen wir menschliche Verhältnisse schaffen. Es ist Sommer im Niemandsland, meine Damen und Herren. 11 Uhr, kurz vor 11. Wir hören gleich den Katastrophenblock. Bis dahin ein Lied von Frau Anna Depenbusch. Die haben wir lange nicht gespielt. Schöne Stimme, schöne Texte. Eine klasse Frau, eine klasse Sängerin. Hier ist sie. We'll be right back. die Augen wieder öffnen, denn wir sind da, wo die Träumer wohnen und kämpfen mit vereinten Kräften gegen die Fakten, denn die kennen wir schon. Der gute Wille kommt von oben. Lass uns von unten durch den Keller rein. Was zum Teufel hat dich bloß so verbogen? Wir wären nicht, was wir sind, und ein Stück Illusion. Wir wüssten nicht mehr, wohin, nicht zurück, nicht nach vorn. Wir tragen zur Schau, wir wahren den Schein. Wir können alles sein. Wir sind Hollywood. Es ist Samstag, der 16. Juli 2016. Willkommen zu den Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Tourismus und Terrorismus haben viel miteinander gemein. Der Terror ist in die Urlaubsgebiete vorgedrungen, er kam bis an den Strand. Die Deutschen haben aus Furcht ihr Reiseverhalten verändert. Die touristische Welt wird neu eingeteilt in Gewinner und Verlierer. Dazu bringt das Wochenmagazin Der Spiegel ein lustiges und groteskes Titelbild: Urlaub in Angst. Terror verändert das Reisen. Was also tun? Da sieht man eine deutsche Kleinfamilie in kugelsicheren Westen. Die sitzen am Palmenstrand, hinten das türkisblaue Meer und hinter ihnen Spezialeinheiten, schwer bewaffnete Robocops mit Helmen und Schnellfeuergewehren, die den Strand überwachen und den Luftraum geradeaus checken, ob da nicht ein Angriff erfolgt. Grotesk. Die Reportage ist sehr lang und sehr interessant. Da werden Leute zitiert und Länder geschildert, wo die Reporter hingereist waren und haben sich da umgesehen und haben umgehorcht, was sich seit den Terrorattacken zum Beispiel in Tunesien verändert hat. Und es gibt eine große Verschiebung in den Reisezielen. Da ist ein gewisser Mr. Joachim, das ist Herr Joachim Schmidt, der ist Deutscher und Vorsitzender und Vizepräsident für Hotels und Resorts der Orascom-Gruppe, der auch Taba Heights gehört. Die hat Taba Heights, die hat ihre Hotels besonders in Ägypten. Der internationale Konzern betreibt zwischen Nil und Rotem Meer 25 Häuser mit fast 15.000 Betten. Das Geschäft lief schon mal besser, heißt es da. Die Unruhen nach dem Sturz Hosni Mubaraks im Jahr 2011 und der Terror der Islamisten haben die Aktien der auch in der Schweiz registrierten Orascom von 1,150 auf unter 10 Franken sinken lassen. Schmidt oder Mr. Joachim, wie Bakker ihn nennt, will über die Sicherheitslage sprechen. Sicherheit ist in diesen Zeiten zu einem wertvollen Gut geworden. Oder vielleicht sogar zu dem wertvollsten Gut? Sie sollen sich wieder sicher fühlen in Ägypten. Die Franzosen, die Schweizer, die Deutschen. Sie sollen doch bitte bald wiederkommen in die Hotels, zu den Korallen, dem tiefblauen Meer. Das ist Bakkers größter Wunsch. Das Terrain, über das er herrscht, ist riesig, weit über 4 Millionen Quadratmeter. Das entspricht ungefähr einer Fläche von 616 Fußballplätzen. 3 Sicherheitskreise umschließen das Feriendorf mit Golfplatz, Einkaufspassagen und eigener Krankenstation. Die Hauptstraße, die weiter in den ägyptisch-israelischen Grenzort Taba führt, wird vom Militärposten gesichert mit aufgestellten Maschinengewehren hinter Sandsäcken. Die Hauptzufahrt zum Ressort untersteht der Polizei und Bakkers Wachleuten. Er hat eine Truppe von etwa 100 Männern. Jeder Wagen wird mit Bodenspiegeln untersucht und von Sprengstoffhunden beschnüffelt. Immer und ohne Ausnahmen. Auch der alte Peugeot General Mohabs, wie Bakker genannt wird. So, meine Damen und Herren, jetzt frage ich Sie, wer möchte in so einem Ort verdammt nochmal Urlaub machen? Das wäre, als würde man Urlaub in einer absolut gesicherten Militärbasis machen, setzt sich da mit kugelsicherer Weste an den Strand. Und was macht man da? Bläst Trübsal oder was? Und sagt, oh, wie authentisch die Eingeborenen. Schön, ich habe Land und Leute kennengelernt. Haha. Ja, was machen die Deutschen mittlerweile? Der Spiegel zitiert hier eine Person, beziehungsweise eine Familie. Das sind die Koslowskis, Silke und Ulrich. Nette Leute, heißt es da. Sie Verkäuferin bei Lidl, er Maschinenschlosser. Ungarn, Bulgarien, Mallorca, Italien, Fuerteventura, Städtetrips nach Amsterdam, London, Brüssel. Sie waren in Abu Dhabi und auf den Malediven. Sie wollten demnächst vielleicht in die Türkei, Istanbul etwa, oder nach Antalya, wo die Preise verlockend sind und so viele Deutsche hinfahren. Die Welt interessiert sie. Doch dann kam der Terror. Und mit dem Terror kam die Angst. In diesem Jahr fahren die Koslowskis nicht in die Türkei oder auf die Malediven, sondern nach Fehmarn. Sie bleiben in der Heimat. Auch hierin sind die Koslowskis typisch. Ost- wie Nordsee sind ausgebucht. So schreiben die Koslowskis dieser Welt, die ganz normalen Deutschen, jetzt Geschichte. Aufgrund ihrer Befindlichkeiten, ihrer Umbuchungen, ihrer Angst gehen in Tunesien Hotels pleite, verliert die Türkei in diesem Jahr einen beträchtlichen Teil ihrer Tourismuseinnahmen. Urlaub, so heißt es hier in dieser groß angelegten Reportage, war Globalisierung en Miniatur für jedermann. Ganz normale Zeitgenossen, Verkäuferinnen und Maschinenschlosser flogen in vollgepfropften Billigfliegern über Dubai und Singapur ins thailändische Phuket. Der Tauchlehrer dort kam aus Kuala Lumpur und war Muslim, verheiratet mit einer Buddhistin und abends tranken alle Bier aus Holland und aßen Thai-Suppe und Rippchen mit Sauerkraut. Das war schön und bequem, aber doch kein Konzept auf Ewigkeit. Es war wohl ein gefährlicher Irrtum zu glauben, dass die Komfortzone ewig halten würde, auch wenn man dafür bezahlt hatte. Die Reiseziele waren Länder, deren Gesellschaften unter teilweise irrwitzigen Spannungen standen, in denen politische Unterdrückung, Armut, Hass gärten. Wollte man das alles also genau wissen als Tourist? Wollte man das genau wissen? Natürlich nicht. Der Tourist, so beschreibt es der Krisen- und Kommunikationsexperte Peter Höbel, der Firmen aus der Reisebranche berät, suche Einfachheit. Er will an einen Ort, wo er sicher ist vor psychologischen Herausforderungen, vor allem unverständlichen Zorn. Und er will geliebt werden, jawohl. Der Tsunami im Dezember 2004 beispielsweise kostete mehr Menschenleben als alle Terroranschläge seither. Aber es war ein Naturereignis, Schicksal. Der Terror hingegen ist das personifizierte Böse. Er beschädigt unser Selbstverständnis als Reisende, denn wir wollen ja angelächelt werden, als Freunde kommen. Diese Illusion wird gerade zerstört. Gut, man will angelächelt werden in den Tourismusparadiesen, besonders in Thailand oder in Marokko. Und es gibt ja auch Leute, die anlächeln, aber es gibt auch Leute, die einen dann erschießen. Aber ist die Angst vor Anschlägen rational betrachtet nicht übertrieben? Aus der kühlen Perspektive der Statistiker und Risikoforscher ja, die Wahrscheinlichkeit, im Ausland einem terroristischen Attentat zum Opfer zu fallen, ist gering. Viel eher erleidet man einen Autounfall auf dem Weg zum Flughafen oder bekommt einen Infarkt, weil die Schlange beim Einchecken so lang ist. Oder es fällt einem eine Kokosnuss auf den Kopf. Es gibt es Länder, die gewinnen, und es gibt Länder, die verlieren. Länder, die gewonnen haben, sind zum Beispiel ganz heftig Spanien. Und auch Griechenland. Ist Griechenland ein Krisengewinner, heißt es? Nein, sagt ein griechischer Tourismusmanager. Auch Griechenland habe Probleme. Allein der Ansturm der Flüchtlinge, der uns kalt erwischt hat, macht uns zu einer belagerten Nation zunächst. Aber wir haben darauf gut reagiert. Mit Gastfreundschaft, Gelassenheit, Humanität. Dieses Bild habe sich die Welt eingeprägt. Ganz so harmonisch ging es allerdings nicht zu. Auf Kos zum Beispiel, der Ferieninsel, die im vergangenen Jahr auf der Route der Migranten lag, kam es zu Unmut und Unbehagen bei vielen Urlaubern. Man wollte diese Flüchtlinge und ihr Elend einfach nicht im Urlaub sehen, nicht an der Strandpromenade in Badekleidung an ihnen vorbeischlendern müssen. Das Reisen als vergnüglicher Vorgang ist eine vergleichsweise neue Erfindung. Früher reisten normale Leute nur, wenn es nötig war, außer man war gierig oder gaga. Ein Abenteurer, ein Händler, ein Missionar, ein Besessener. Erst im 18. und 19. Jahrhundert verklärten Literaten die Reise zum romantischen Erlebnis, zum Aufbruch zu sich selbst. Im 20. Jahrhundert wurde sie dank Pauschalreise und Neckermann demokratisiert, mechanisiert. Unschuldig ging es dabei nicht zu. Der Tourist aus dem Westen lief knipsend durch abgeschiedene Dörfer, Frauen in Hotpants stapften durch orientalische Basaren, Touristen stellten ihr Geld, ihre Kameras, ihren Lebensstil zur Schau, ihre Haut, ihre Sexualität. Und das 21. Jahrhundert, erleben wir gerade das Ende der Unbefangenheit? Spanien gehört zu den Krisengewinnlern. Das Land ist mit deutlichem Abstand der Sieger des Wandels im Tourismusgewerbe. Im vergangenen Jahr kamen 68 Millionen Menschen ins Land. Das sind 22 Millionen mehr, als Spanien Einwohner hat. Bis Mai dieses Jahres reisten über 25 Millionen Menschen an. Rund 11% mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Ein Segen dieser Ansturm, zumindest für die Tourismusindustrie, für die Bevölkerung eine Plage. Als die Finanzkrise Spanien traf, als Sparkassen in die Knie gingen und die Baubranche 2008 einbrach, verloren Millionen ihren Job. 6 Millionen Frauen und Männer waren auf dem Tiefpunkt der Krise ohne Arbeit. Immer noch gibt es fast 4 Millionen Arbeitssuchende im Land. Da kann man sich nicht freuen über eine Tourismus-Boom-Welle, weil diese Leute haben nichts davon. Die Bevölkerung bekommt davon nur ein paar Krümel ab, während die großen Konzerne und die Manager der Tourismusbranche absahnen und das Geld dann aber natürlich auf die Steuerparadiese verfrachten. Also ein Null-Effekt. Also du widersprichst da ganz klar unserem Ministerpräsidenten Rajoy, der lauthals verkündet, wie er das schon seit 3 Jahren tut. Es geht wieder voran, es geht wieder aufwärts, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Und in gewisser Weise stimmt das sogar, weil es gibt tatsächlich Leute, die besonders jetzt in der Hochsaison, in der Tourismussaison, eine Arbeit finden als Kellner. Also da wirst du dann als ausländischer Tourist bedient von einem Biologen zum Beispiel mit abgeschlossenem Hochschulstudium, der jetzt als mit einem ganz schlecht bezahlten Gehalt und Zeitvertrag natürlich da als Kellner arbeitet und dich bedient und dann wird von denen auch noch verlangt, dass sie dich anlächeln als Tourist. Ne? Also mein Ding ist das nicht. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Putsch in der Türkei gescheitert. In der Nacht hatten Teile der Armee versucht, die Macht zu übernehmen. Nach Angaben der Regierung kamen mehr als 260 Menschen ums Leben, mehr als 1000 wurden verletzt. Inzwischen sei die Lage unter Kontrolle. Fast 3000 Armeeangehörige seien festgenommen worden. Mehrere tausend Richter wurden abgesetzt. Erdogan spricht von Landesverrat. Die Putschisten seien eine bewaffnete Terrororganisation, erklärte der türkische Präsident. Er machte seinen in den USA lebenden Gegner Gülen dafür verantwortlich. Dieser wies die Vorwürfe zurück und verurteilte den Putschversuch. Merkel verurteilt Putschversuch. Die Bundeskanzlerin forderte ein sofortiges Ende des Blutvergießens in der Türkei. Es sei das Recht des Volkes, in freien Wahlen seine Regierung zu bestimmen. Deutschland stehe auf der Seite derer in der Türkei, die die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen. Demonstrationen in Deutschland wegen des Putschversuchs in der Türkei sind in der Nacht tausende Menschen in verschiedenen deutschen Städten auf die Straße gegangen. Die Demonstranten bekundeten ihre Solidarität mit der Regierung Erdogan und verurteilten den Putschversuch von Teilen des Militärs. Terrororganisation IS bekennt sich zu Anschlag in Nizza. Die Behörden prüfen die Echtheit der Mitteilung. 5 Menschen aus dem näheren Umfeld des Attentäters wurden in Gewahrsam genommen. Ein Tunesier war am Donnerstagabend mit einem LKW in eine Menge gefahren und hatte mindestens 84 Menschen getötet und weitere 200 verletzt. Das Wetter: morgen mehr Wolken als Sonnenschein und vor allem in der Landesmitte Schauer und einzelne Gewitter, am freundlichsten im Südwesten, zeitweise auch im Norden länger sonnig, 17 bis 29 Grad. Ja, werfen wir einen Blick in ein Tourismusparadies, die Türkei. Putschversuch in der Türkei ist gescheitert. Offiziell heißt es, der Präsident ist an der Macht. Die türkische Armee hat den Putsch für gescheitert erklärt. Mehr als 1500 Militärangehörige wurden festgenommen. Staatspräsident Erdogan erklärt, die Aufständischen werden einen hohen Preis bezahlen. Die werden wahrscheinlich an die Wand gestellt und abgeknallt oder aufgehängt oder gevierteilt oder in einer Armeebadewanne ersäuft. Wer weiß. Was ist passiert? Teile der türkischen Armee haben versucht, gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu putschen. Am Freitagabend erklärte das Militär, die Macht im Land übernommen zu haben. Inzwischen meldet die Regierung, der Putschversuch sei beendet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu sind mindestens 90 Menschen gestorben. Zudem wurden 1154 Menschen verletzt. Mehr als 1500 Armeeangehörige wurden festgenommen. Die Situation in Istanbul und Ankara ist noch immer unübersichtlich. Die türkische Regierung sieht in den Anhängern des in den USA lebenden Predigers Ferhullah Gülen die Schuldigen. Gülen bestreitet, verantwortlich zu sein. Er gilt als Erzfeind Erdogans. Erzfeind Erdogans heißt, der Typ ist eigentlich noch rechter als Erdogan selber. Das heißt, er ist noch islamistischer, noch rechter und noch unberechenbarer auch in seinem Tun und Handeln. Diese Leute betrachten das Land aus der Perspektive einer Sekte. Und das ist die große Gefahr. Sie wollen ihre Sektenrituale und ihre grotesken religiösen Regeln dann der Mehrheit der Bevölkerung aufdrücken. Die Frauen werden natürlich eingesperrt, das ist schon mal gratis dazu, aber dann wird es noch einiges an Verhaltensmaßnahmen geben, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Und diese Leute scheinen sich nun doch wieder durchzusetzen in der Türkei. Erdogan bleibt, sein Projekt, den Staat weiter zu islamisieren, wird, wenn die Menschen da Pech haben, weiterschreiten, es sei denn, sie kriegen ihn auf andere Weise weg. Auf friedliche Weise wird schwer sein, denn der Typ hat eine Menge Anhänger unter den einfältigen, frommen, unbedarften politischen Analphabeten, die ihm zujubeln und in ihm einen Gottvater und eine Vaterfigur sehen, die sie verehren. Es sei ein idiotischer Versuch gewesen, sagte der türkische Ministerpräsident Bina Yildirim in der Nacht zu Samstag. Und dieser Versuch sei zum Scheitern verurteilt gewesen. Inzwischen, Stunden nachdem das Militär im Land seinen Putsch gegen die Regierung begonnen hatte, sei die Lage weitgehend unter Kontrolle. Yildirim klingt bei seinem Interview mit dem Nachrichtensender NTV optimistisch und auch ein Sprecher des türkischen Geheimdienstes MIT sagte dem Sender CNN Türk, der Putschversuch sei abgewendet. Doch ganz so schnell wird sich die Lage im Land wohl nicht beruhigen. Noch immer gibt es Meldungen über teils blutige Auseinandersetzungen im Land. Nach jüngsten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kamen mindestens 90 Menschen ums Leben. 1154 Menschen wurden verletzt. Eine Verhaftungswelle läuft. Die Reaktionen zu diesem Putschversuch blieben natürlich auch nicht aus. Da geht's direkt los mit Kerry, Mitteilung aus dem Weißen Haus. Der Präsident und der Außenminister sind sich einig, dass alle Parteien in der Türkei die demokratisch gewählte türkische Regierung unterstützen sollten, sich in Zurückhaltung üben sollten und jede Gewalt oder jedes Blutvergießen vermeiden sollten und so weiter und so weiter. Diese offiziellen Erklärungen sind natürlich immer ein bisschen langweilig und wir brauchen sie nicht alle zu verlesen. Man kann sich vorstellen, was sie alles so sagen und erzählen, diese Herrschaften. Was für ein schöner Sonntag. Die Türkei hat eine Nacht des Grauens hinter sich. Freitagabend hatten Teile des Militärs versucht, gegen die Regierung zu putschen. Danach herrschte Chaos im Land. Erdogan-Anhänger überrannten und entwaffneten nach und nach das Militär. Inzwischen hat Staatspräsident Recep Erdogan den Versuch für beendet erklärt. Die Putschisten will er hart bestrafen. Man sieht hier das Foto. Das Militär hat eine Brücke blockiert. Sie stehen da in Militärautos. Aber offensichtlich haben sie nicht in die Menschenmenge geschossen. Erdogan hat die Bevölkerung zum Widerstand aufgerufen. Sie sind ihm zum großen Teil gefolgt. Viele junge Leute sind am Freitag dann auf die Straße gegangen. Cem, 30, ein junger Mann, sagt, ich war am Freitagabend mit Freunden in einer Bar in Cigangir. Das ist in der Nähe von Taksim. Irgendwann hörten wir Hubschrauber, das kam uns merkwürdig vor. Wir checkten die sozialen Netzwerke, lasen erste Gerüchte. Innerhalb von einer Stunde sind sie dann Realität geworden. Jeder fuhr so schnell wie möglich nach Hause. Wir wohnen in der Nähe vom Stadtzentrum und haben die ganze Zeit Gewehrfeuer und Explosionen gehört. Wir haben uns bis früh morgens im Keller versteckt. Themenwechsel. Es geht um Energiepolitik, es geht um einen ökologischen Irrtum. In Deutschland soll künftig weniger Mais für Biogasanlagen angebaut werden. Die Anbaufläche für Mais in Deutschland wird sich bis 2012 um rund 20.000 Hektar reduzieren, was etwa der Größe Hannovers entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Berechnung des Bundesumweltministeriums, nachdem sich die Bundesregierung und die Länder auf eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG geeinigt haben. Die Novelle schreibt vor, den Maisverbrauch in neuen Biogasanlagen von heute 60% schrittweise auf maximal 44% im Jahr 2022 abzusenken. Umweltministerin Barbara Hendricks von der SPD hält dies für geboten. Warum? Sie sagt, Ökostrom aus Maispflanzen zu gewinnen war in diesem Umfang ein ökologischer Irrtum, den wir beenden müssen. Maismonokulturen führen zu Erosion, Überdüngung, erhöhen das Hochwasserrisiko im Frühjahr und schaden der Artenvielfalt. Na dann spenden wir einen Applaus. Wir hatten vor einem halben Jahr über den sogenannten, nicht offiziell erklärten Völkermord der deutschen Besatzungstruppen während der Kaiserzeit in Afrika, im Süden von Afrika, berichtet. Es geht um den Völkermord an den Hereros. Es gibt Verhandlungen. Die Gespräche zwischen der deutschen und der namibischen Regierung über die Aufarbeitung des Völkermordes an den Herero und Nama ziehen sich hin. Der Hauptgrund dafür sind Forderungen von Herero-Vertretern, Deutschland müsse eine finanzielle Entschädigung leisten. Dem erteilte Ruprecht Polenz, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, bei seinem Besuch in Namibia eine Absage. Deutschland hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg nur direkte Opfer entschädigt. Bei den Herero aber reden wir über die Generation der Ururenkel, sagte der CDU-Politiker. Die Bundesregierung will stattdessen eine Zukunftsstiftung gründen und Erinnerungsprojekte finanzieren. Außerdem soll es eine gemeinsame Erklärung beider Parlamente geben. Darin wird das Wort Völkermord auf jeden Fall vorkommen, sagte Polenz. In Namibia, ehemals Deutsch-Südwestafrika, gibt es Vorwürfe. Berlin meine es mit den Verhandlungen nicht ernst. Polenz überreichte dem namibischen Präsidenten einen Brief des Bundespräsidenten Joachim Gauck. Ja, die Situation hier in Spanien nach den zweiten Wahlen ist ja nun auch sehr interessant. Da bewegt sich so gut wie nichts. Rajoy sitzt einfach auf seinem Thron und wartet ab und wirft den anderen vor, sie nähern sich ihm nicht genug an. Eine bequeme, dumme, arrogante, idiotische Haltung, aber so ist dieser Mann eben, so ist die spanische Rechte. Und wie geht's jetzt weiter, Werner? Ja, das steht natürlich wie immer in Stern geschrieben und aber gut, sagen wir ruhig noch was zu Spanien. Irgendwo hat es natürlich auch mit der Türkei zu tun und mit Frankreich zu tun. Ne? Dort ist jetzt gerade auch in Frankreich zum dritten oder gar zum vierten Mal schon der Ausnahmezustand verlängert worden. Also seit den Anschlägen in Paris Ausnahmezustand in Frankreich. Türkei unter Erdogan immer mehr diktatorisches Vorgehen. Jetzt in Spanien müssen wir nicht unbedingt in nächster Zeit mit dem Militärputsch rechnen, aber die Tendenz ist die gleiche. Ne? Der oberste Polizeichef hier, der Innenminister, ein gewisser Herr Fernández Díaz, ne, ist also, der könnte ohne jedes Problem Innenminister auch in der Türkei werden. Ne? Jetzt haben sie ihn erwischt, da wurde veröffentlicht in der Presse eine Aufnahme eines Gespräches zwischen ihm und einem Herrn Daniel de Alfonso, das ist der Chef der wie sollte man das sagen, der Oficina Antifraude de Catalunya, also einer Behörde hier in Katalonien, die eben Betrug, besonders Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäscherei und solche Sachen kontrollieren soll. Gut, also dieser Mensch trifft sich mit dem Innenminister im Büro des Innenministers in Madrid. Also dass dieser Typ, der früher schon seinen Polizisten Aufträge gegeben hat, zum Beispiel falsche Berichte zu erstellen über die Finanzierung von Podemos, von dieser neuen Partei, die hat er dann an die Presse durchsickern lassen. Und diesmal ging es also um ein anderes Thema, Beweise zu basteln gegen Politiker von diesen katalanischen Unabhängigkeitsparteien, also Convergencia und ERC und so Leute wie auch OMS und die Brüder von Felip Puig, dem früheren Innenminister hier in Katalonien. Und jetzt in diesem letzten Fall ging es also ganz konkret um Beweise zu fabrizieren gegen Javier Trias, das ist der frühere Bürgermeister von Barcelona vor dieser Ada Colau. Ne? Und also da geht es dann um Operationen, wo das Rathaus impliziert war, Petroleumgesellschaften, Investmentfonds, Kaimaninseln, Zypern, Verkauf von Beteiligung mit 3 Millionen Verlust. Ne? Und das macht man doch normalerweise nur, wenn man dafür was bekommt. Ne? Und jetzt sagt dieser Chef von diesem von dieser Steuerbehörde, dieser Officina Antifraude, der sagt, wir haben keine Beweise, sagt er zum Innenminister, aber es würde mich nicht wundern, wenn auch Trias, also dieser Bürgermeister, was davon abbekommen hat. Ne? Und also man hat mir gesagt, dass der Trias im Ausland 12 Millionen Euro versteckt hat. Ne? Diese Sachen, das erfahre ich so, wenn ich wenn ich mit den Leuten Kaffee trinke. Also es gab keinerlei Beweise, aber die zwei tun das so ausbaldowern. Und 11 Tage später, dann Titelseite von der Zeitung El Mundo, dass es Nachforschungen gibt wegen eines Kontos von Trias von fast 13 Millionen Euro in Andorra. Und also eine echte Verschwörung eigentlich, um wieder mal unliebsamen politischen Gegnern was anzuhängen. Ne? Und jetzt hat irgendjemand diese Unterhaltung im Büro des Innenministers aufgenommen. Ne? Jetzt reagiert er, wo das publik wird, ne? Dieser ertappte Innenminister. Ich bin das Opfer. Es gibt eine mafiöse Verschwörung der Presse gegen mich. Der Skandal ist, dass das illegal aufgenommen wurde, das Gespräch. Aber zum Inhalt, worüber die geredet haben, nicht ein einziges Wort. Und also so wie bei einem Päderasten, der dabei gefilmt wird, ne, wie er kleine Kinder missbraucht und der sich dann verteidigt, dass das Video ohne sein Einverständnis aufgenommen ist. Was man auch dazu sagen sollte, ist, dass dieser Innenminister ja eigentlich dafür zuständig ist, die Sicherheit Spaniens und seiner Bürger zu garantieren und ihre Unversehrtheit an Leib, Leben, Gut und Gedanken zu sichern. Und dieser Bursche ist noch nicht mal fähig, sein eigenes Handy vor Ausspionieren zu schützen, so ein Dummkopf. Da kann man nur sagen, weg mit ihm. Ich würde ihn schon wegen Inkompetenz entlassen, wenn nicht wegen einer gefährlichen kriminellen Handlung, dann zumindest wegen Inkompetenz. Aber so sind diese Leute, so dumm und dreist, wie sie sind, sie bleiben einfach an der Macht. Und kein Richter ist im Moment fähig oder traut sich, diesen Mann überhaupt zu verhaften bzw. anzuklagen. Das wundert mich. Dass die das tun, ist die eine Sache. Aber dass die spanische Justiz so gut wie inexistent ist, das ist eine gefährliche Geschichte, die wir wirklich ganz klar vor Augen haben sollten, wenn wir über solche Fälle urteilen. Ja, und uns, den kleinen Leuten von der Straße, uns wird dann dieses Maulkorbgesetz aufgezwungen, ne, um jegliche Kritik und Proteste zu ersticken. Los. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Hier in Barcelona ist auch einiges am Kochen. Jetzt immer, wenn der Sommer kommt, dann gibt es natürlich mehr Touristen. Es gibt die Tourismuswohnungen und dann gibt es den Kampf um die Terrassen. Es gab schon unter Trias ein Terrassengesetz, das den Straßencafés vorschreibt, wie weit sie sich auf den öffentlichen Plätzen und Bürgersteigen und Straßen ausbreiten dürfen. Das ist ganz klar kalkuliert und festgesetzt. Und das Rathaus jetzt unter der linken, sagen wir mal, alternativen Bürgermeisterin Ada Colau versucht, dieses Gesetz nun durchzusetzen. Das heißt, sie gehen wirklich hin, messen nach und sagen den Leuten dann, hier bitte, ihr habt 5 Tische zu weit in die Bürgersteige hineinreichen lassen, die müsst ihr zurücktun. Und da gibt es ein Riesengeschrei im Moment. Man würde praktisch Arbeitsplätze vernichten. Ada Colau würde Arbeitsplätze vernichten. Die Alternative En Comú Podem für Barcelona würde praktisch tourismusfeindlich sein. Und so ein Unsinn wird jetzt verbreitet. Die andere Front, die sich aufgetan hat, sind die sogenannten Manteros. Auch da wird das Rathaus massiv unter Beschuss genommen. Die Manteros sind die meist aus dem Senegal und afrikanischen Ländern ohne Papiere hier lebenden und illegale Waren ohne Lizenz verkaufenden Straßenhändler. Da muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch ein Ding, aber die machen das. Die Polizei nimmt sie fest, lässt sie wieder laufen, beschlagnahmt ihre Ware. Und das Spielchen geht seit Jahren und Monaten hin und her. Und nun hat man sich was ganz Neues ausgedacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Unten am Passage de Bourbon, da hat man nun eine andere Plage hingebaut. Man hat gesagt, gut, diese schwarzen, bösen, illegalen Verkäufer, die wollen wir jetzt weghaben. Was hat man gemacht? Man hat eine Art Rollbrettbahn da gebaut für diese fürchterlichen Skater, die oft von hinten an die Passanten ranfahren mit ihren krachenden Rollbrettern, sich selber auf die Schnauze legen, weil sie diese Bretter zum Teil gar nicht richtig beherrschen oder weil es ja zum guten Ton gehört, sich ab und zu auch auf die Schnauze oder auf das Gesäß zu werfen. Und dann nimmt man mal gerne ein paar Passanten mit. Und diese Leute haben da nun freie Bahn und diese Leute sollen praktisch dafür sorgen, dass die Manteros nicht kommen. Das heißt eigentlich eine Plage gegen eine andere ausspielen. Und das ist wirklich, müssen wir sagen, das ist pfui. Das können wir hier nur kritisieren im Niemandsland. Ich weiß nicht, ob du manchmal was kaufst bei denen? Nee, eigentlich nicht. Ich kaufe sowieso nie irgendwie etwas, weder bei diesen illegalen Straßenhändlern noch im Corte Inglés. Kaufen macht mir einfach keinen Spaß. Dann müsste man dich in einer normalen Konsumgesellschaft eigentlich verhaften und einsperren. Wegen Kauffeindlichkeit. Es gab ja mal eine Satireaktion der Satirezeitschrift Pardon. So Ende der 60er ist das passiert in Frankfurt. Da stand ein Kamerateam von Pardon vor einem Kaufhaus in der Frankfurter Innenstadt und hat dann die Aktion Konsumzwang satirisch eingeleitet. Man hat Leuten, die aus dem Kaufhaus kamen, in die Tüten geguckt und hat ihnen gesagt, ganz ernst, ein Mann in Polizeiuniform war auch dabei, sie haben zu wenig gekauft, das schadet der Wirtschaft, das schadet dem Konsum. Wir müssen die Wirtschaft über den Konsum ankurbeln. Bitte gehen Sie wieder rein und konsumieren Sie mindestens noch 20 Mark. Das wurde gefilmt und dann als lustiger Beitrag auch in der Pardon veröffentlicht. Und das war sehr interessant und sehr lustig. Und das Kuriose war auch, es sind ab und zu auch wirklich welche darauf reingefallen und die gingen ganz ernsthaft zurück ins Kaufhaus und kauften noch ein bisschen nach. Das war die Aktion Nachkonsumieren. Vergessen wir nicht, unsere Sendung besteht natürlich auch aus Musik und aus guter Musik. Zum Beispiel eine feministische Gruppe aus den 90ern, Tic-Tac-Toe. will der Stärkere sein. Jeder kämpft für sich allein. Eine Niederlage könnten sie sich nicht verzeihen. Denn wer verliert, passt nicht in diese Welt. Es geht um Macht, es geht um Geld. Es geht darum, dem anderen zu sagen: Ich hab immer eine Antwort, egal auf welche Fragen. Du bist größer als du selbst, weil du dich verstellst. Weil du es für dich behältst, wenn du dich mit Gedanken quälst, die nicht in dein Schema passen, fängst du an, dich selbst zu hassen. Schwächen willst du lieber anderen überlassen, denn du hast deine Ziele, keine Zeit für Gefühle. Du musst immer wissen, was du willst, weil du nur dann was giltst. Es ist, wie es ist, doch wenn du ehrlich bist, gib es zu, du hast es manchmal schon vermisst. Aber große Jungs weinen nicht, denn das ist peinlich. Und wenn sie es machen, dann machen sie es heimlich. Große Jungs weinen nicht, denn das ist peinlich. Und wenn sie es machen, dann machen sie es heimlich. Große Jungs weinen nicht, denn das ist peinlich. Und wenn sie es machen, dann machen sie es heimlich. Große Jungs weinen nicht, denn das ist peinlich. Und wenn sie es machen, dann machen sie es heimlich. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Letzten 20 Minuten im Niemandsland, meine Damen und Herren. Der Uhrzeiger rückt auf die 12 Uhr Marke zu, 20 vor 12, gefühlte 20 vor 1. Nein, 20 vor 11. Ich habe das Gefühl, wir machen erst eine Stunde Sendung, aber es sind schon fast zwei. Werner, es gibt ein Fest, wo Contrabanda teilnimmt, Fiestas del Raval. Genau, las Fiestas Alternativas del Raval heißt es. Also Raval ist hier ein Stadtteil, hier unten in der Nähe vom Wasser, unteren Teil der Rambla bis rüber zur Ronda San Pau und dazwischen ist dieser Stadtteil Raval, El Barrio Chino, das Chinesenviertel, aber eben mit einer reichen historischen Tradition. Und da gibt es jetzt also an diesem Wochenende Fest. Und jetzt gleich um 12 Uhr zum Beispiel La Ruta Anarquista del Raval, also so ein Spaziergang zu einigen historisch wichtigen Punkten der Anarchisten hier in Barcelona. Dann um 15 Uhr Fideuá de Marisco, aber auch vegetarisch, wer will, Straßenmusik und heute Abend dann Fiesta und Konzert mit Industrias Orsini, La Funkoteca, Rumba Tarumba und last not least den ganzen Tag über sendet von dort Radio Contrabanda live. Gut, und wo findet das Ganze statt? Am Plaza Jean Genet, das also auch da unten Trasanes in der Nähe dieser U-Bahnhof und findet statt, kann man hinkommen mit der Linie 3 oder auch mit der Linie 2 zum Parallel, also direkt neben der Escuela Oficial de Idiomas. Da ist dieser Platz Jean Genet. Und dann geht's morgen weiter, allerdings woanders, auf einem anderen Platz, auf dem Platz Emilie Vendrell. Das ist in der Straße Joaquin Costa, also in der Ecke mit einer anderen, die heißt Peu de la Creu, also Josep Costa runter. Und praktisch die letzte Querstraße, bevor man zur Calle Carmen kommt. Da gibt es dann weiter noch mehr volksnahe Kultur. Also schon um 11 Uhr singen dann nicht zwei Cantaoras, sondern zwei Cantautoras. Um 12.30 Uhr Theater. Das Stück heißt »Die Armen sind schuld«. Ne? Vielversprechender Titel. Anschließend Diskussion, dann wieder Vermut und Mittagessen. Am Nachmittag Subversion Flamenca und Straßenmusik. Und den ganzen Tag über Ausstellung zu den Arbeiterkämpfen in Barcelona. Und am Mittwoch, das gehört nicht mehr, am Dienstag, gehört nicht mehr direkt zu diesen Fiestas Alternativas del Raval. Am nächsten Dienstag ist der 19. Juli und wichtiger Tag, 19. Juli 1936, eine Veranstaltung zur Erinnerung an die Revolution im Raval, also vor 80 Jahren, wo eben die Bevölkerung aufgestanden ist gegen den Militärputsch von Francisco Franco. Und Fotoausstellung, Lieder, welchen Bezug haben die Geschichten, für welche Bedeutung haben die immer noch für heute. Das wiederum findet statt auf einem anderen Platz, auf der Plaza Agora Juan Andrés Benítez. Das ist an der Ecke Aurora mit Riereta, also ganz in der Nähe von den Ramblas del Raval. Ich lade die Freundinnen und Freunde, die uns jetzt hören, ganz herzlich ein, an diesem Nachmittag bzw. jetzt schon an die Escuela Oficial de Idiomas zu kommen im Raval. Da genau steht nämlich das Zelt, das Sendezelt von Contrabanda FM, da kann man sich interviewen lassen, man kann seine Meinung sagen zu Dingen, die einen interessieren, ärgern, freuen, hier in der Stadt und weltweit. Contrabanda FM ist da mit einem Reporterteam, mit Mikros und die Bevölkerung kann sprechen. Wir öffnen die Mikros für die Leute. Letzte Viertelstunde ein bisschen Kino. Ich habe einen Film gesehen, den empfehle ich wirklich allen, vehement, allen Krimi-Fans. Der Film heißt Einer nach dem anderen. Der lief auch unter dem Titel Kraftidioten. Und es handelt sich um eine norwegisch-schwedisch-dänische Produktion. Sehr interessant. 115 Minuten lang und es ist ein Krimi, aber einer von der knallharten Sorte. Vieles an dem Film hat mich an den Brüder Coen-Streifen Fargo erinnert. Wer erinnert sich nicht? Auch hochgradig besetzt mit Stellan Skarsgård und übrigens auch eine wichtige Nebenrolle spielt Bruno Ganz als serbischer Mafia-Papa. Man sagt, es sei eine Filmkomödie, aber es ist eine Filmkomödie von allerschwärzestem Humor. Einer nach dem anderen. Es ist eine Komödie des norwegischen Regisseurs Hans-Petter Moland. Diese Komödie hat er im Februar 2014 unter dem Titel Kraftidioten, norwegisch für Der Vollidiot, englischer Titel In Order of Disappearance, Premiere im Wettbewerb der 64. Berlinale. Der Filmverleih Neue Visionen brachte den Film unter dem Titel Einer nach dem anderen im November 2014 in die deutschen Kinos. Ich Erzähl mal kurz was zur Handlung. Der gebürtige Schwede und Schneepflugfahrer Nils Dickmann, dargestellt von Stellan Skarsgård, wird Einwohner des Jahres in seinem norwegischen Heimatort. Am Tag der Preisverleihung wird sein Sohn Ingvar von zwei Gangstern durch eine gewaltsam injizierte Überdosis Drogen getötet. Die Polizei geht davon aus, dass Ingvar ein Junkie war und die Überdosis selbst konsumierte und stellte die Ermittlungen ein. Dickmann ist jedoch davon überzeugt, dass sein Sohn nicht drogenabhängig war, was zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Frau führt und ihn in eine tiefe Depression stürzt. Als er sich kurze Zeit später in seiner Firmenwerkstatt durch einen Kopfschuss mit einem Gewehr das Leben nehmen will, begegnet er einem drogenabhängigen Freund seines Sohnes, der sich in der Werkstatt vor dem ortsansässigen Zweig der Drogenmafia versteckt. Von diesem Freund erfährt Dickmann, dass Ingvar ein Opfer dieser Drogenmafia geworden ist. Also kein Junkie. Daraufhin beschließt er, auf eigene Faust zu ermitteln. Er findet, und jetzt geht's los, foltert und tötet nacheinander drei Mitglieder dieser Mafia, vernichtet deren geschmuggeltes Rauschgift und lässt die Leichen verschwinden. Und ab da ist nichts mehr unter Kontrolle. Wir befinden uns ab da in einem schwindelerregenden Szenarium, das grotesker und härter und Brüder-Kohn-mäßiger gar nicht mehr sein kann. Hören wir mal kurz in den Trailer. Als kleiner Junge habe ich gern Indianergeschichten gelesen und man kann schon sagen, dass ich irgendwo sowas wie ein Pfadfinder bin. Auch wenn ich immer den gleichen Pfad finde. So war es hier nie. Jetzt ist es hier so. Irgendeiner hat Ingvar ermordet. Es geht das Gerücht, dass Ingvar und ein Kumpel Finn dem Grafen eine Packung Koks gestohlen haben. Dem Grafen? Er und die Serben teilen den Markt unter sich auf. Gut, den bringe ich um. Vergiss es, Nils. Ein Vater muss auch Rache nehmen für seinen Sohn. Du könntest nie jemanden töten. Ich muss es jedenfalls versuchen. Für einen Schweden bist du ein Integrations... Schöne Landschaft noch übrigens. Man sieht den Vater, den deprimierten und auf seinem Rachefeldzug ausflippenden Vater mit einem riesigen Schneepflug durch die norwegische Landschaft brausen. Der Schnee fliegt da zig Meter hoch in die Luft. Zusammenhang. Drei Männer können verdammt nochmal nicht verschwinden, ohne dass jemand sie verschwinden lässt. Die scheiß Albaner sind's. Die Serben, Chef. Wir müssen lernen, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Der Graf, das ist kein einfacher. Um den zu erledigen, brauchst du einen Hitman. Es gibt jemanden, der heißt der Chinese. Es ist bestimmt kalt hier für einen Chinesen. Was schön ist an diesem Film, beim Betrachten von diesen ganzen gewalttätigen Schweinehunden ist, die bringen sich alle gegenseitig um. Wenn norwegische Kinder einfach verschwinden, dann gibt's immer diese nervigen, überbesorgten Eltern, die unbedingt nach ihnen suchen müssen. Machst du jetzt auf Dirty Harry oder was? Also für Krimi-Fans würde ich sagen sogar ein Muss, ein Highlight, der norwegische Film vom Berlinale Dauergast Hans-Petter Molland. Hierzu schreibt Daniel Sander vom Spiegel, seinerzeit schrieb er das, diesmal mit sehr schwarzen Stellan Skarsgård-Verbrechenskomödie Kraftidioten dabei. Eines von vielen kleinen lustigen Details, die Kraftidioten vielleicht nicht gleich zum Meisterwerk, aber zu einem bitterbösen Spaß machen. Da gibt's Szenen, da kann man wirklich als Krimi-Fan sich freuen. Es hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit der Krimiserie Breaking Bad. Es gibt diese groteske Gewalt, diese Gewalt, die nicht zu kalkulieren ist, die wie aus dem Nichts kommt und dann unglaubliche Konsequenzen für die Beteiligten hat. Eine Gewalt, die sich selbst praktisch produziert und reproduziert. Martin Zeisig vom Tipp schrieb damals, gewürzt mit mehr als nur einer Prise rabenschwarzen Humors kommt einem bei den unendlichen Weiten norwegischer Schneelandschaften mitunter die US-amerikanische Kleinstadt Fargo in den Sinn, der die Coen-Brüder in ihrem Genre-Mix aus schwarzem Humor, viel Blut und wunderschönen Bildern einst ein Denkmal setzten. Hast du etwas Kinomäßiges vorzuschlagen oder gesehen die letzte Zeit? Auch noch, ich tue ja immer gerne billige Kinos empfehlen, wieder Cinema alla Fresca also Kino, umsonst und draußen. Findet statt da auf dem gleichen Platz, wo auch am nächsten Dienstag diese Erinnerungsveranstaltung stattfindet zum Volksaufstand vor 80 Jahren hier in Barcelona auf der Plaza Ágora Juan Andrés Benítez. Und der Film La Ciudad Quemada, der wurde gedreht 1976, also schon nach Francos Tod. Und Film von Antoni Rivas, wo also auch ganz bekannte Schauspieler mitspielen. Angela Molina, Javier Elorriaga, López Vázquez, Marciac, Juan Manuel Serrat auch. Und viele andere. La Ciudad Quemada, also die verbrannte Stadt, ist natürlich Barcelona. Und da geht es um das erste Jahrzehnt im letzten Jahrhundert. Also Kuba ist verloren, ne? Und die Soldaten kommen zurück. Die Situation, die soziale Situation hier in der Stadt, die Situation der Arbeiter, also bis hin zur Semana Trágica im Jahr 1909. Das ist der Inhalt von diesem Film, unbedingt ansehenswert und wie gesagt auf diesem Plaza Ágora Juan Andrés Benítez, Ecke Aurora Riereta, am nächsten Freitag. Alles, was du mir sagst, ich rede manchmal auch ungefragt. Ist mir egal, ob dir das behagt oder ob an dir schon der Zweifel nagt. Ich bin ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Ich bin ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Wenn du willst, dann höre ich auf rumzusauen und gucke auf nicht mehr nach anderen Frauen. Wenn du willst, werde ich sogar beichten und nie mehr krumme Dinger drehen. Ich bin ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Ich bin ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Ich will mein Leben nicht so leben wie der ganze Rest. Ich will nicht über dasselbe reden wie der ganze Rest. Das heißt nicht, dass ich besser bin als der ganze Rest. Aber ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Sag bloß, du kennst diese Sprüche schon. Sag bloß nicht, sie seien der blanke Hohn. Mag sein, dass du das alles kennst. Ich will, dass du trotzdem daran denkst. Ich bin ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Ich bin ganz anders als der Rest, einfach ganz anders als der Rest. Ich will mein Leben nicht so leben wie der ganze Rest. Ich will nicht immer dasselbe reden wie der ganze Rest. Das heißt nicht, dass ich besser bin als der ganze Rest. Einfach nur anders als der Rest. Einfach nur anders als der Rest. We'll be right back. würde sagen, wir verabschieden uns von unserem verehrten Hörerpublikum, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Die 2 Stunden sind so gut wie rum. Wir gehen jetzt hinaus in den Sonnenschein und wünschen Ihnen viel Glück. Werner, tschüss, mach's gut. Tschüss, günaydın, oder auf, soll ich es auf Schwäbisch sagen? Ade, ade, bis nächste Woche. Gülle, Gülle. Meine Damen und Herren, bleiben Sie an den Radios, an den UKW-Empfängern, besonders auf 91,4 FM hier in der Stadt. Kontrabanda wird senden, und zwar von der Straße. Bleiben Sie glücklich. Tschüss. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.